Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. Einen schönen guten Tag. Hallo. Hallihallo. Was hast du denn da? Einen gelben, ausgelutschten Flummi. Das ist ein Fisch. Du hast einen gelben, ziehbaren Fisch. Ja. Ein Goldfisch quasi. Quasi, er glitzert auch. Ein glitzernden, gummigewordenen Goldfisch bei dieser Hitze. Ja? Das ist voll super. Ah, ja. Schön. Entspannt dich das? Ja. Sorgt das dafür, dass du so ein bisschen entspannter auch durch den stressigen Alltag kommst? Nein. Was tut es dann mit dir? Sorgt dafür, dass ich überhaupt was tue. Okay, willkommen, liebe Elite-Wombatantinnen, Elite-Wombatanten und Elite-Wombatunden zu Die Elite, das Lavazin. Ihr verdankt dem goldenen, glitzernden Goldfisch in Zeilenendes Hand, dass er überhaupt etwas tut und hier in ein Mikrofon spricht. Richtig. Falls ihr möchtet, dass, falls dieser Goldfisch kaputt geht, dass Zeilen wieder sich einen neuen kaufen kann. Patreon.com/dieelitepodcast, da spenden hin. Sonst wird das bald nichts mehr mit dem Zeilenende hier. Ja, reichen auch kleine Beiträge, den habe ich irgendwie, glaube ich, bei Ali oder so bestellt. Also da sind auch kleine Einstiegsdinger gerne gesehen. Okay, ja, die einen nehmen irgendwie Sucuk, die anderen nehmen Lamachun, du nimmst halt einen kleinen glitzernden Goldfisch bei Ali. Ja. Ja. Finde ich voll legitim. Schön. Jutti, worüber sprechen wir heute? Du hast das Thema vorbereitet, recherchiert, tiefgehend ausgearbeitet, dir stundenlang beim Zocken Gedanken darüber gemacht. Nee, eigentlich habe ich einfach nur keinen Bock. Und du hast gesagt, das ist ein Thema. Okay, worüber reden wir denn? Wir reden über dieses Phänomen, dass du Freizeit hast und dich in deiner Freizeit zu nichts motiviert bekommst. Außer Fische lang zu ziehen. Ja, aber du tust doch etwas. Fische lang ziehen. Fische lang ziehen. Ja, aber auch dazu musste ich mich ja motivieren, weil der Fisch auf meinem Schreibtisch gelegen hat und ich heute Morgen noch in meinem Bett war. Okay, und was hättest du im Bett getan? Hätte ich was anderes langgezogen. Okay. Oder eben die Sprühflasche genommen. Nein, ich hätte den ganzen Tag im Bett liegen bleiben können. Das wäre eigentlich ein sehr, sehr, wenn es nicht so grässlich warm gewesen wäre, dass mit den Kühltipps halt in meinem Schlafzimmer irgendwie nicht funktionieren, wäre das ein voll legitimer Tag gewesen eigentlich. Oder auch nicht. Ist das eine, wofür dient dieser entspannte Tag? Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, damit ich mich wieder ausbeuten lassen kann. Ist das quasi so ein, keine Ahnung, mal ganz gesponnen, dient das der psychischen Gesundheit? Das müsste mein Kopfdoktor beurteilen, ob ich psychisch gesund bin. Nein, also dient dieser Müßiggang-Tag quasi, dient das der psychischen Gesundheit? Nein. Dem Wiederaufladen der Batterien, nein. Dem Verarbeiten von belastenden Dingen wie Stress, nein. Und sowas. Nein. Sondern? Also so grässlich, wie ich mir heute Morgen auf die Nerven gegangen bin, dass ich keine Ahnung hatte, was ich mit diesem Tag anfangen sollte, hat das meiner psychischen Gesundheit überhaupt nicht gut getan. Okay, aber du hast doch jetzt heute Morgen jetzt mal weggedacht, aber du hast doch möglicherweise jetzt das Wochenende zum Beispiel genutzt, um Müßiggang zu treiben, dubiose Videospiele zu spielen. Ich mache einen Final Fantasy 9 Rerun. Ist Final Fantasy diese 9 dieses eine, was ein Schlauch ist? Welcher Schlauch? Na, eins dieser Final Fantasies zwischen 7 und 13 war doch dieses Schlauch Final Fantasy, wo du eigentlich nur einen langen Schlauch entlang läufst. Nee. Okay. So eine Steampunk Welt. Oh, okay, also so eine Open World auch quasi. Es hat so ein bisschen Open Worldige. Du bist immer wieder auf so einer Landkarte drauf, ja. Okay. Dient das denn der Wiederherstellung der psychischen Gesundheit, Entlastung von Stress? Man könnte quasi sagen, ist das tatsächlich so ein Wiederherstellen von Mental Health? Nein. Sondern? Es ist Lebensbewältigung. Ich muss ja irgendwas zu tun haben mit meiner Zeit. Ja, man könnte doch auch Dinge tun. Man könnte zum Beispiel, keine Ahnung, ja, eine Parteimitgliedschaft anstreben, einer Partei beitreten, in der Partei arbeiten. Ja, aber keinen Bock. Ja, aber das wäre ja ernstzunehmende Arbeit dann. Oder man könnte einen Garten pflanzen. Hab keinen Garten. Und da stundenlang umgraben. Oder man könnte. Hab in meinem Leben nicht genug Geld verdient, um mir einen Garten zu leisten. Ja, vielleicht solltest du da mal quasi über eine Investition nachdenken, indem du dir einen Garten auf Pump holst und dann quasi mit dem Garten Obst und Gemüse herstellst, das du dann wiederum am Wochenmarkt verkaufen kannst? Wäre das nicht eine Option? Muss ich ja arbeiten. Ach was! Würde ich das vielleicht stressen, belasten und ist damit quasi das Nicht-Arbeiten quasi so ein Wiederherstellen von psychischer Gesundheit, Überwinden von Stress? Nee, was mich stressen würde, wäre... Um nicht zu sagen, ist es nicht quasi der Mental Health förderlich? Gemüse zu verkaufen. Oder kein Gemüse zu verkaufen. Nein, kein Gemüse zu verkaufen, sondern stattdessen einfach mal Videospiele zu spielen, den Kopf leer zu bekommen, Dinge einfach sich mal abzulenken von dem Stress und dem wilden Wust der Realität. Das Problem ist, dass ich eines Morgens wach geworden bin und mein Kopf plötzlich leer war und ich jetzt versuchen muss, das wieder zu füllen. Das ist der Stress. Und deshalb muss ich Videospiele spielen, um diesen Stress nicht zu haben, dass mein Kopf gefüllt werden will. Okay. Wieso war dein Kopf leer? Weil ich meinen Job gekündigt habe. Und meinen letzten Arbeitstag habe. Und jetzt in diesem Limbo zwischen altem und neuem Job hänge. Und das ist auf der einen Seite sehr befriedigend, auf der anderen Seite ist das auch sehr unbefriedigend. Okay, also Ist vielleicht das Entledigen des alten Jobs. Das war sehr befriedigend. Das Überwinden des alten Jobs, das Verlassen des alten Jobs und das Überwinden des möglichen Stresses. Vielleicht ist ja das quasi ein Schritt Richtung psychischer Gesundheit, um nicht zu sagen, quasi ein Schritt Richtung Mental Health. Die Kündigung war ein Schritt Richtung psychische Gesundheit. Na siehste. Und sie ermöglicht dir jetzt quasi Müßiggang Videospiele spielen, um der psychischen Gesundheit noch weiterhin Tür und Tor zu öffnen, auf das du quasi als seelisches, psychisches Wunderwerk deinen ersten Arbeitstag an anderer Stelle antreten konntest, kannst oder... Können wirst. Ja, wo dann mit meiner psychischen Gesundheit wieder Dinge angestellt werden und dann muss ich wieder kündigen, um Videospiele zu spielen. Also so ganz überzeugend finde ich das System immer noch nicht. Na, du kannst ja auch während des Jobs hin und wieder mal Müßiggang betreiben, Urlaub nehmen und Videospiele spielen. Konnte ich im alten Job ja auch schon, hat aber nicht funktioniert. Und ja, vielleicht musst du dann an deiner psychischen Gesundheit arbeiten, an der Mental Health. Ich habe ja so die Theorie, dass das an den herrschenden Produktionsverhältnissen liegt und wir die ändern müssten. Aber auf mich hört hier ja keiner. Naja, also ich meine, ich kann ja Tipps zu Resilienz geben. Ja. Ja, hau raus. Zu bessere Anpassung. Also das wäre jetzt natürlich was, wo ich als Journalist sicherlich recherchierend unterwegs sein kann. Ja. Aber das wäre ja wahrscheinlich wieder ein Abarbeiten von Listen. Lass uns doch mal ganz kurz einfach mal deine Ideen noch zu besprechen. Wie würdest du denn außer Überwindung der Produktionsverhältnisse vielleicht noch das System etwas ändern? Also vielleicht nicht komplette Systemüberwindung, sondern wie kann man das System anpassen? Mit anderen Worten, wir wollen jetzt hier mal erstmal deine Menschewiki-Ideen, weniger Bolschewiki-Ideen. Ich bin doch kein verdammter Sozialdemokrat, der sich zum Büttel des Systems macht. Ja, aber das wären ja jetzt so die Fragen. Also ich meine, wie kriegst du erstmal, mal ganz ernsthaft, ja, um Revolution zu machen, brauchst du erstmal Menschen, die fähig sind, Marx zu lesen und zu verstehen? Nein. Doch. Nö. Hat in Russland ja auch mit einer meistgehend analphabetischen Gesellschaft funktioniert. Da konnten die meisten konnten da gar nicht lesen, Revolution hat trotzdem funktioniert. Aber für den sake of the argument, wie man so schön sagt, du möchtest Tipps von mir haben zu mehr Resilienz im Alltag. Habe ich das? Na, zu mehr psychischer Gesundheit. Was wäre denn so eine Idee? Also lass uns da mal explorativ vorgehen. Weniger arbeiten. Also wenn wir schon gar nicht arbeiten, dann vielleicht weniger arbeiten. Okay, weniger arbeiten. Das ist eigentlich tatsächlich so eine Geschichte für sich. Und zwar, es gibt eine schöne Statistik. Mhm. Diese schöne Statistik geisterte die Tage durch mehrere soziale Netzwerke. Oh Gott, wieder so ein furchtbarer LinkedIn-Post, wo irgendwelche Evangelisten von New Work wieder irgendeine scheiße Idee angepriesen haben. Und zwar, ja, sowas ähnliches. Nee, eine Statistik. Eine Ötzt-Statistik. Eine Ötzt-Statistik. Ja, die Ötzt-Statistik. Achso, ich habe letztens OECD gelesen. Achso, ich dachte, wir reden über den Ötzi. Da habe ich letztens gelesen, dass der irgendwie gar nicht so weiß und westeuropäisch ist, wie man sich das vorgestellt hat. Aha, war das also ein illegaler Einwanderer? Vielleicht ist ja deswegen erfroren. Da oben überhaupt gewesen. Ja, möglicherweise. Genau. Aber zurück zur OECD. Also hieß er vielleicht gar nicht Ötzi, sondern Ötzi. Ja, oder Özdemir oder sowas. Özdemir, siehst du mal. Gut. Vielleicht wollte der ja damals Bubatz über die Alpen bringen. Auf alle Fälle kommen wir mal zu deiner These, weniger arbeiten. Das Interessante ist, es gibt eine Statistik, eine OECD-Statistik, nach der die Deutschen ungefähr, was waren es, 1350 Stunden im Jahr durchschnittlich arbeiten. Ja. Und damit in der OECD-Statistik die niedrigste Jahresarbeitsleistung haben. Und ja, dieser Post ging mit der Frage einher, ob wir möglicherweise verweichlicht sind. Weil beispielsweise in Kolumbien, was man, glaube ich, als eins der sechs Beispielländer noch dazugenommen hat, in Mexiko, ja, würde man ja tatsächlich 1900 Stunden im Jahr arbeiten. Ja. Ja. Gut. Haben die das auch aufs BIP gerechnet, um zu schauen, wie produktiv die Arbeitsstunden sind? Nee, haben sie nicht. Haben sie Forschungen zur Verdichtung des Arbeitstages vergleichende zwischen Kolumbien und Deutschland angestellt? Nee. Warum zitieren wir dann so eine scheiß schlechte Studie? Ja, es war ja auch Mexiko und sowas dabei. Also es waren noch komplett andere Länder dabei. Unter anderem auch die Schweiz, die, glaube ich, auch mit 1500 oder so Stunden unterwegs war. Mhm. Also noch weniger, ja, als Deutschland. Genau. Aber weißt du, mehr als Deutschland. Aber weißt du, was das Spannende an der ganzen Geschichte war? Du wirst es mir jetzt sicherlich sagen. Die Zahlen wurden null eingeordnet. Also es gab keinen Hinweis darauf, wie diese Zahlen überhaupt irgendwie zu werten sind, wie sie zu rechnen sind und so weiter und so fort. Ja. Machen wir mal ein ganz simples Rechenbeispiel. Wie viele Tage Urlaub hat man ungefähr im Jahr? Warum müssen wir das Rechenbeispiel machen? Können wir nicht sagen, dass Deutschland eine der sieben stärksten Wirtschaftsnationen der Welt ist und Kolumbien und Mexiko und die Schweiz nicht? Und deshalb sagen, je weniger man arbeitet, desto besser? Rechnen wir doch mal ganz kurz nach. Wie viele Tage Urlaub hat man so durchschnittlich im Jahr? 30. Genau, das sind 6 Wochen. Plus Feiertage, also eigentlich streng genommen, aber egal. Genau, also wir rechnen mal 52 minus 6 Wochen. Ja. So, dann kommt noch Aberglaube und Staatsfeiertage dazu. Ja. Komm. Da rechnen wir ganz brutal einfach auch nochmal 2 Wochen weg. Ja. Und kommen auf 44 Wochen. Ja. Gut, 44 mal 40 ja. sind nach Adam Riese und Eva Zwerg einfach mal ganz brutal irgendwas durchgerechnet. 1660 oder sowas? 1760. 1760. Ah. Ja, 16 und... ein 10er Übertrag 1660. Ist okay. Genau, also 1760. Wie kommt es also, wenn wir bei einer von einer 40-Stunden-Woche ausgehen, dass wir bei 44 Stunden Wochen Arbeit setzen wir quasi nicht auf 1760 kommen, sondern auf 1350. Wahrscheinlich, weil die irgendwie auch Halbtagskräfte irgendwie mit in die Statistik reingenommen haben und die trotzdem als volle Arbeitskräfte in den Teiler genommen haben oder so. Genau. Selbst wenn wir vom öffentlichen Dienst ausgehen und seine 38,5-Stunden-Woche, ja. die gelegentlich mal da durchgesetzt wurde, IG Metall-Unternehmen haben 35 Stunden. Kommen wir trotzdem nochmal auf 15,40. Also auch das ist mehr. Mit anderen Worten, die ganzen Teilzeit-Fuzzis. Ja. Ja. Aber sie, nein, falsch gerecht. Ich muss ja 44 mal 38,5 rechnen. Ja. Da kommen wir nicht auf 16,94. Und wenn wir deine IG Metall-Fuzzis nehmen, 35 mal 44, kommen wir immer noch auf 1540. Also mit anderen Worten, es ist mehr als diese 1350, die in der Statistik drinstehen. Das Interessante ist, die Frage, die damit einherging, ist, ja, warum haben wir denn so viel Burnout und so viel anderen Scheiß, wo wir doch so viel weniger arbeiten als die anderen? Wo ich mir dann denke, ja, genau. Möglicherweise rechnest du halt einfach bei diesen lustigen Teilzeitjobs die ganze Care-Arbeit nicht mit rein, weil ist halt trotzdem Arbeit. Möglicherweise ist in der Schule für die Blagen kochen, weil ein ehrenamtliches Mütterkonsortium sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir haben zwar keine Mensa in der Schule, aber wir kochen die Scheiße selber. Vielleicht ist das tatsächlich Arbeit? Nein. Kochen ist doch ein Hobby. Genau. Und sich um die Blagen kümmern in der Schule und diesen ganzen Scheiß abwaschen und sowas. Es ist nicht Arbeit. Nein. Und der Verein der Freunde sponsert ja immerhin einmal im Jahr dann irgendwie einen lustigen Gruppenausflug in ein nettes Restaurant. Also Kinder sind definitiv ein Hobby. Und zwar ein ziemlich teures. Dann doch lieber Modelleisenbahn. Genau. Also mit anderen Worten, du hast recht, weniger arbeiten wäre gut. Wir rechnen uns die Arbeit kleiner, als sie tatsächlich ist. Ja. Das ist der Witz daran. Ja. Wir rechnen uns unsere Arbeit durch solche komischen Hutzi-Putzi-Statistiken kleiner, als sie tatsächlich ist und fragen uns dann, warum arbeiten wir eigentlich so wenig und sind so sehr belastet? Ja, weil wir halt möglicherweise doch nicht so wenig arbeiten, wie die Statistik, wenn du es im Durchschnitt nimmst, sagt. Ja, surprise! Und da fragst du dich, warum ich dem Burnout nahe bin, weil ich mich auch noch über solche Statistiken aufregen muss, neben dem ganzen Alltagsscheiß. Gut, also dein erster Gedanke war richtig, weniger arbeiten wäre total voll toll. Ja. Gut, was wäre der zweite Faktor? Übrigens, Homeoffice ist ein ziemlich gutes Beispiel für weniger arbeiten, weil du nämlich zumindest mal weniger Arbeitsweg hast. Zumindest da bist du weniger gestresst mit Arbeitsweg. Also den nehme ich dir vorher weg, bevor du den raushaust. Aber hast du noch weitere Ideen? Ja, es fällt ja unter Dings Nebenkosten. Sowieso wie genau. Arbeitgeber zusätzliche Lohnkosten tragen, trage ich ja auch zusätzliche Zeitkosten mit dem Job verbunden. Und eigentlich müsste man mir auch 4 Stunden Freizeit noch vergüten, die ich damit beschäftigt bin, wieder runterzukommen von dem Aufregungslevel, den mir mancher Job schon eingebracht hat in meinem Leben. plus die Stunde beim Therapeuten. Ja, und die halbe Stunde Mittagspause, die ich irgendwie auch in der Nähe meiner Arbeitszeit, meiner Arbeit verbringen muss und die trotzdem nicht bezahlt bekomme. Das ist tatsächlich auch irgendwie der absolute Bullshit schlechthin. Tja. Außer weniger Arbeit. Man könnte es entschleunigen. Wir sollten uns von dem Konzept das Deadline vielleicht verabschieden. Schwierig. Nö. Doch, relativ schwierig, weil stell dir vor, es ist Bundestagswahl und keiner hat bis dahin ein Wahlprogramm fertig. Wo ist der Unterschied zur aktuellen Situation? Also das, was ich gewählt habe, obwohl es in der Regierung beteiligt ist, habe ich bislang nicht bekommen. Dafür habe ich Christian Lindner. War schon mal fertig zur Wahl. Ja, das Wahlprogramm war zumindest zur Wahl fertig. Ja, und? Also es macht keinen Unterschied, ob das Wahlprogramm fertig ist oder nicht. Bekommen ja doch nicht, was drin steht. Außerdem machen die wenigsten Menschen ihre Wahlentscheidung von Wahlprogrammen abhängig. Gibt's da nicht Statistiken zu? Ja, aber die werden in Mexiko gemacht. Ich dachte, das ganze Clickworking findet in Bangladesch statt. Ja, auch, aber das ist ja nicht in der OECD. Ach so, okay, ja, ich sehe das Problem. Ja, aber trotzdem, Deadlines abschaffen, nee, ich meine, welche negativen Auswirkungen hätte das? Nichts mehr würde fertig werden. Ja doch, nur halt später. Also dann, wenn's, Stell dir mal vor, du würdest Olaf Scholz sagen, er darf ohne Punkt und Komma, ohne Deadline reden. Olaf Scholz sagt doch sowieso nichts. Ja, dafür steht er aber dann doch relativ lange auf Bühnen und beschimpft Engel aus der Hölle. Ja, und? Also darf er ja gerne machen. Also der darf das gerne den ganzen Tag machen. Es ist ja niemand dazu gezwungen, zuzuhören. Na, frag da mal auf X nach. Die scheinen wohl alle gezwungen zu sein, zuzuhören. Also die Tatsache, dass gefallene Engel aus der Hölle getrennt sind auf X. Dem, was früher mal Twitter hieß. Also quasi Twitter. Ja, ich habe die Referenz nicht verstanden, weil ich tatsächlich seit bestimmt 2 Wochen nicht mehr auf Twitter war. Ich habe festgestellt, dass das für meine mentale Gesundheit sehr viel besser ist, nicht auf Twitter zu sein. Ja, und auch nicht auf X. Da ist zu viel. Das, was Elrond mit den Blauhaken angestellt hat, das macht meine Mental Health einfach nicht mehr mit. Elrond mit den Blauhaken, das klingt auch so schön. Ja, J.K. Rowling-Titel. Ja. Harry Potter und der Elrond mit den Blauhaken. Ich find's gut. Schön. Ja, hast du noch weitere Ideen? Okay, wir schaffen mal Deadlines ab. Ja. Wir könnten Arbeit entsprechend ihrer Leistung für die Gesellschaft vergüten. In Verbindung mit der Tatsache, dass wir Shitjobs einfach verbieten. Was ist denn ein Shitjob? Shitjob ist einer, der keinen produktiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. Also sowas wie Versicherungsmakler oder Bundesfinanzminister oder FDP-Vorsitzender. Oder wie Guido Westerwelle immer sagte, FDP-Vorsitzender. Ja. Okay. Ja, aber was? Wie willst denn du dann möglicherweise Menschen wie Simon Desue. Wer? Simon Desue. Wer? Kennst du Influencer, die ihre jungen Zuschauer über den Nuckel ziehen? Ich kenne das Konzept und ich halte mich davon meilenweit entfernt. Ist das so einer, der so hier einarmige Banditendinger auf Twitch gespielt hat? Nein, so weit oben war er gar nicht. Der ist noch tiefer gesunken. Man kann noch tiefer sinken. Denk an meine psychische Gesundheit. Stell dir kurz die Frage, ob ich das wissen will. Oder ob ich mich dann aufregen muss. Der war eher so ein Comedy-Gruppe, Dude. Ah, oh, so ein schnell reich werden. So ein schnell reich werden Schneeballsystem-Scheiß. Ja, und mit Dropshipping und sowas. Also ja. Dropshipping einfach auch verbieten. Ja, also dementsprechend, ja, damit ist er reich geworden. Ja, also ich bin sowieso unter anderem. Bin sowieso der Meinung, dass wir irgendwie Paketboten irgendwie als Job auch abschaffen sollten. Ich meine, wenn wir eh alle weniger arbeiten, dann haben wir auch mehr Zeit, zu den Packstationen zu laufen, wenn wir schon Zeug im Internet bestellen. Dann muss der arme Paketbote nicht arbeiten. Also mal ganz ernsthaft. Der kann auch was Sinnvolles dann für die Gesellschaft tun. Sich um Kinder oder Alte kümmern. Die vielleicht alte Leute durch die Gegend schieben, ist sehr viel sinnvoller, als dir, Anneliese, das Paket zur Tür zu bringen, obwohl du eh nicht zu Hause bist. Also bestellst direkt an die Packstation. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Homeoffice die Pest am Arsch der Paketboten ist? Du bist nämlich immer der Arsch, der die Paketboten dann reinlässt. Sprechen die dich schon als Herr Kollege an? Nein, aber du weißt ja immer nicht, ob die Liebste was bestellt hat oder nicht. Und deswegen bist du einfach so gutmütig und machst immer mal auf. Einfach pauschal nicht aufmachen. Oder dich dann. Ich glaube, der häufigst gewechselte Satz mit meinen Nachbarn ist, hier ist ihr Paket. Also ich meine, also wenn du tatsächlich so viele Pakete hast, ich würde mir, glaube ich, so selber so eine kleine private Hauspackstation unten reinzimmern, wo ich die Sachen reinlege und den Leuten dann irgendwie per WhatsApp ihre Codes zuschicken, damit sie es sich wieder rausholen können. Ohne Scheiß, ich glaube, der häufigste Grund, mit Nachbarn zu reden, seit ich hier wohne, sind Pakete. Ja gut, also keine Ahnung, ich wohne ja mit meiner Vermieterin in einem Haus, die ist über 80, wir lästern meistens über die Nachbarschaft. Das ist so unsere Beschäftigung. Ja, siehst du mal. Gut, hast du noch irgendeinen Tipp, bevor ich hier in die journalistische Ecke gehe und Na, ich wette, du hast da bestimmt total viele tolle Punkte, aber ich meine also wirklich mal Scheißjobs verbieten, Leute entsprechend ihres Beitrags für die Gesellschaft bezahlen und tendenziell weniger arbeiten und mit weniger Stress ist schon mal ganz gut. Gut. Ich habe 10 Tipps auf dem Weg zu mehr Resilienz. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Doch. Wir machen ein Spiel draus. Ich lese nur kurz die Überschriften vor. Und wir prüfen diese 10 Tipps auf dem Weg zu mehr Resilienz auf ihre Brauchbarkeit für die Revolution ab. Okay, also Final Fantasy spielen für die Revolution schon mal gut. Also, das ist nämlich schön. 10 Tipps auf dem Weg zu mehr revolutionärem Potenzial. Steht das Tipp da? Tipp 1. Nein, das ist die Kategorie, die wir jetzt testen, ob das funktioniert. Okay. Erstens, vernetze dich. Ja klar, Banden bilden. Perfekt. Zweitens, Krisen sind überwindbar. Ja, der Kapitalismus ist an und für sich ja ein krisenhaftes Phänomen, der lebt davon, also kann man den auch überwinden. Genau. Dritter Tipp, akzeptiere, dass Veränderungen zum Leben gehören. Also quasi auch Revolution. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jedes revolutionäre Programm geht gegen die Bewahrungs- und Beharrungskräfte des herrschenden Systems. Gut, jetzt wird's schwierig, weil das könnte etwas Robespierre-ig werden. Wende dich deinen eigenen Zielen zu. Nee. Geht immer ums Gemeinwohl. Wir machen den Scheiß nicht für uns, sondern für alle. Genau, also da ist quasi Resilienz gegen Revolution. Ja. Das ist eher schwierig. Sei entscheidungsfreudig. Ja, definitiv. Muss ich ständig die Frage stellen, ob ich meine Energie jetzt da reinstecke, mich auf einer Straße festzukleben oder ob ich eine Autofabrik anzünde. Gut, nach so einem revolutionären Abend, so einem revolutionären Kampftag, sitzt man abends öfter mal auch wahrscheinlich am Lagerfeuer und singt Hannes Wader-Lieder. Ja, oder alleine da. Nein. Doch, glaubst mir, du willst, der nächste Tipp führt dahin. Eröffne dir Möglichkeiten, dich selbst zu entdecken. Ja, aber statt Selbstbefriedigung kann man ja auch einfach in der Kommune wild rumvögeln. Macht doch mehr Spaß, oder? Also Revolution ist auch sexuelle Revolution. Einfach mehr ficken. Ja, aber jedem die Freiheit, sich auch einfach selbst zu entdecken. Ja, aber das kann man ja auch gemeinschaftlich machen. Macht mehr Spaß, glaub mir. Ja, nee, Selbstliebe ist in dem Fall schon wichtig, glaube ich, auch im Rahmen von so einer Revolution. Einfach mal, wenn du quasi von den feindlichen Truppen abgeschnitten wurdest, von deinem Trupp, musst du einfach die Zeit, wenn du da im Schützengraben liegst, dann trotz allem. Ja gut, wenn kein anderer da ist, dann ist Selbstbefriedigung natürlich immer legitim, aber ja, okay, wenn du meinst. Genau, also eröffne die Möglichkeiten, dich selbst zu entdecken. Ja. Gut. Jetzt wird's nochmal selbstbewusst, und zwar entwickle und oder bewahre ein positives Selbstbild. Fake it till you make it, oder was? Erinnern wir uns an Situationen im Leben, die wir schon erfolgreich gemeistert haben, stellen wir fest, dass wir häufiger unsere Intuition vertrauen können. Wir dürfen uns nicht selbst schlecht machen, sondern aktiv versuchen, ein positives Selbstbild zu bewahren. Ja gut, uns selbst ja. Die Verhältnisse nein. Ja, also genau, also bewahre ein eigenes positives Selbstbild, quasi. Also du selbst bist positiv. Ja, du. Weil du bist ja für die Revolution. Außer es geht um HIV, dann ist positiv nicht so geil, aber es ist okay. Weiter. Und AfD-positiv sollte man auch nicht sein. Ja, gut. Es sei denn, du bist es mit Substanz. Gut. Jetzt kommt vielleicht der entscheidende Tipp, falls du bisher FDP-Wähler warst. Ach du Scheiße. Und dann doch zur Revolution dazugehören möchtest. Betrachte die Dinge aus dem richtigen, / anderen Blickwinkel. Definitiv. Gut, also wir sehen schon, Tipps zur Resilienz helfen auch bei der Revolution. Ja, also man nicht Dinge machen wie alle anderen, dann kann man vielleicht auch mal sehen, dass das, wie es alle machen, scheiße ist und dass wir das ändern müssen. Bewahre dir eine hoffnungsvolle Haltung. Na, wenn ich nicht hoffen würde, dass der Scheißbums hier irgendwann zugrunde geht, würde ich mir das ja nicht geben, oder? So, und last but not least, sorge für dich und sei achtsam. Ja, sorge dafür, dass du immer genug Brandbeschleuniger hast, vor allen Dingen. Und sei achtsam, dass der Bulle nicht ums Eck ist. Also, die Frage ist jetzt, können wir diese 10 Tipps zur Resilienz empfehlen für die Revolution? Also 10 Tipps zu mehr revolutionärem Potenzial? Ja, definitiv. Also wir brauchen so revolutionäre Wellnesswochenenden, glaube ich, sehe ich. Ich setze da gleich mal ein Geschäftsmodell auf. Mama, bereite mir ein paar PowerPoint-Slides vor und dann gehe ich zu meinem Bankberater. Ja, ich hab nur die Frage, weil der Artikel ist überschrieben mit Resilienz. 10 Tipps für mehr Widerstandskraft. Ja. Ich hätte jetzt halt gesagt, 10 Tipps für mehr Widerstand. Ja, wobei, heißt das nicht Resistance? Ich bin mir gerade nicht sicher. Genau, das wäre jetzt so der nächste Ding. Resistance, 10 Tipps für mehr Widerstand. 10 Tipps für mehr Widerstand gegen Nazis. Schritt 1, nicht die AfD wählen. Schritt 2, Leuten, die AfD wählen, aufs Maul hauen. Ah, das ist aber schon fast wieder Militanz. Ja, natürlich. Die stand hier nicht drin. Ja, das ist aber ein Fehler. Also verstehe ich nicht. Okay. Ich glaube, damit haben wir das Thema auch schon wieder erschöpfend satirisch behandelt. Haben wir das? An dieser Stelle mal ganz kurz ein ernster Hinweis. Falls ihr ernsthaft Probleme mit der seelischen Gesundheit habt, geht zum Arzt. Ernsthaft, geht zum Arzt. Depressionen sind keine Kleinigkeit. Mhm. Können überall vorkommen. Geht zum Arzt. Lasst euch helfen. Ja. Ja. So viel an ernsten Worten einfach mal. Ja, genau. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr jemanden zum Reden braucht, Telefonseelsorge, einfach mal anrufen. Ja. Im Zweifel hänge ich tatsächlich die Nummern sogar in diesem Fall mal in die Shownotes. Wäre ganz gut. Jo. Weil tatsächlich, wir albern über das Thema gerne rum und man kann sich da auch herrlich drüber aufhängen, aber an der Stelle kümmert euch um euch. Genau. Seid überall da misstrauisch, wo aus eurer seelischen Gesundheit ein Produkt gemacht wird und achtet auf eure echte seelische Gesundheit. Danke. Perfekt. In diesem Sinne, gehabt euch trotzdem wohl. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn ihr das Zahlenende sagen hören wollt. Das letzte Mittel ist immer Militanz. Tschüss.